Wissenschaft im Brennpunkt. Cyber. Cyber. Crime. Cyber. Meine Mutter war halt infiziert mit einem Trojaner. The problem dealing with botnets. Wo meine Mutter dann die Frage stellt, ja, was soll ich denn dann noch machen? Is that essentially it's really only the FBI. Ja, wenn ich jetzt nicht mal mehr glauben kann, dass etwas, was du postest, tatsächlich auch von dir kommt. We should have a European level first. Letztendlich ist es eine Frage, auf die wir momentan auch keine Antwort haben. Similar to NATO. Spionage ist natürlich auch ein Thema. But for cybercrime. Cybercrime. And for Europe. Das würde für mich die Grenze überschreiten. Europe's police forces. Also ich muss immer noch, wenn ich morgens aufstehe, immer noch wissen, dass ich der Gute bin. Cybercrime. Nichts ist sicher. Die schwere organisierte Kriminalität richtet sich im Internet ein. Cyber. Cyber. Crime. Von Maximilian Schönherr. I then logged on to the root domain because I found that enterprise admins contained one account called TL1. What was the password? TL1, correct. Ich bin in einem Hotel in Amsterdam. In dem Konferenzraum sitzen 30, 40 Sicherheitsexperten und sehen sich an, wie ihnen ein etwas untersetzter Mann Mitte 50 mit seinem Notebook-Computer etwas vorhackt. Peter Wood nennt sich dieser ethische Hacker und macht sich in dem mehrstündigen Workshop darüber lustig, wie schwach die Passwörter in Computernetzen oft sind. Häufig heißt das Passwort einfach nur Passwort oder 123456789. Peter Wood klappert einen Rechner nach dem anderen ab. Er sendet sogenannte Ping-Befehle ins Internet, automatisch, blind. Und während ihn die meisten Computer, die er damit erreicht, einfach abprallen lassen, reagieren manche eben doch, sagen, hier bin ich, Laura's PC. Und Peter kann sich in Ruhe bei ihr umsehen. Ah, ihre Privatfotos. Der Hacker könnte jetzt unbemerkt ein winziges Programm in ihrem Windows-Verzeichnis absetzen, einen Keylogger zum Beispiel, der alle ihre Tastendrücke mitprotokolliert. Und wenn Peter in einer Woche wieder bei ihr anpingt und Port 6667 immer noch offen ist, holt er den Keylogger zurück und durchsucht die vielleicht hunderte von Seiten lange Textdatei nach Wörtern wie Visa oder Konto oder Passwort, die Laura irgendwann mal eingetippt hat. Peter Woods Kunden sind Firmen, die sich um ihre Datensicherheit Sorgen machen. Sie mieten ihn und seine Firma First Base Technologies in London an. Die richtig dicken Fische, insbesondere die Banken, sagt er, sind weitgehend sicher. Aber kleine Firmen und Endverbraucher sind es nicht. Wer setzt schon ausgefallene Passwörter? Wer installiert jedes Sicherheitsupdate von Flash, von Java, von Acrobat, vom Virenscanner, von der Firewall? Das ist doch ein Vollzeitjob. Vor allem aber wird die Situation bei immer mehr Internet-Geldtransaktionen unübersichtlich. Oh yes, it is just numbers. And of course, the more that we come to depend on internet trading. Virtuelles Geld ist sehr beweglich. Virtual money becomes concentrated in one place. Wenn wir zum Beispiel bei einem Online-Händler, also im Internet, etwas kaufen, speichert der unsere Kreditkarteninformationen auf seinem Computer. Denn nur so kann er das Kundenverhalten analysieren, Altkunden wiedererkennen und so weiter. Because they want to be able to recognize repeat customers. They want to be able to do credit notes. Also behält der Online-Händler diesen Datensatz und schickt eine Kopie an die Abrechnungsstelle des Kreditkarteninstituts. Diese schickt eine Kopie an die Bank. Die Bank kopiert ihn an die Filiale, die für den Kunden vor Ort zuständig ist. In jeder dieser Transaktionen gibt es viele Teilnehmer, die sich alle nicht kennen. Woher nimmt der eine die Gewissheit, dass man dem anderen trauen kann? Das Vertrauensnetz wird sehr dünn. Peter Wood trägt ein schwarzes T-Shirt, darauf in pixeliger Urcomputerschrift die Worte Game Over. Besuch in Wiesbaden beim Bundeskriminalamt. Das Amt lässt vor meiner Anreise per Inpol überprüfen, ob ich auch sauber bin. Bin ich offenbar. Am massiv gesicherten Tor fragt ein Bauarbeiter, ob es, wenn er mal drin ist, eine Toilette gibt, die er benutzen könnte. Leider nein, muss er dafür wieder rausfahren. Mich holt der Pressesprecher ab. Wir fahren ein paar Meter zum Gebäude, in dem also gegen die Computerkriminalität ermittelt wird, bundesweit. Wir sind etwas zu früh an diesem Vormittag. Während wir über den dunklen Flur des ehemaligen Kasernengebäudes laufen, um die Teeküche zu suchen, werfe ich ein paar Blicke in die Büros. Sie sind vollgestellt mit Computern und Flachbildschirmen. Nur an wenigen sitzt jemand. Eine an Schulter und Arm tätowierte junge Frau kriecht hinter ihrer PC-Verbarrikadierung hervor und zeigt uns freundlich die Kaffeemaschine und wo der Zucker ist. Durch den Spalt der nächsten Tür sehe ich, wie ein braungebrannter, kurzhaariger Mit-30er seinem Team an einer Tafel etwas aufmalt. Mirko Manske, Leiter des Bereichs Cybercrime beim Bundeskriminalamt. Als sie alle gehen und der Raum für das Interview frei wird, wischt Mirko Manske die Tafel schnell ab. Sie haben doch nichts gesehen. Natürlich habe ich nichts gesehen. Er schüttelt mir die Hand, wie zu erwarten ein sehr fester, drahtiger Händedruck. Kein verhuschter Computer-Nerd ist das, sondern jemand, den man sich im Krimi vorstellen kann. Überhaupt kommen sie mir alle, die ich in dieser Abteilung gesehen habe, gar nicht wie Beamte oder brave Polizisten vor. Heißt die Abteilung wirklich Cybercrime? Ja, die heißt wirklich so. Hieß früher Informations- und Kommunikationskriminalität. Mirko Manske hat den Bereich umgebaut, modernisiert. Er ist ein Technik-Freak, dauernd bimmelt sein iPhone am Schreibtisch, ein iPad hat er auch. Also fangen wir an. Wenn ich schon nicht sehen darf, was auf der Tafel stand, kann ich doch mal ganz unschuldig fragen, was er da eigentlich gerade gemacht hat. Was ich jetzt eben die letzte Stunde gemacht habe, das ist ziemlich operativ und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Schade, kann ich gleich wieder gehen. Ich hatte dieses Abblocken schon einmal erlebt, hier beim BKA vor einigen Jahren, als es um die ersten Trojanerwellen ging und mir ein älterer Polizist auf die meisten Fragen keine Antwort gab und wenn doch, dann nur schwammige. Aber Mirko Manske ist anders, ein Goldstück. Und er sagt mir dann doch, das was er gemacht hat. Das ist ziemlich operativ und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Vom Prinzip her habe ich heute Morgen die Zusammenarbeit zwischen dem FBI und dem BKA in einem Ermittlungsverfahren des FBI koordiniert und habe dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter in meinem Bereich wissen, was sie heute machen müssen, damit wir hoffentlich im Laufe dieser Woche für die Amerikaner operative Maßnahmen umsetzen können, die dann vielleicht zu der Identifizierung und auch zur Festnahme eines in Deutschland auffälligen Täters führen. Worum es hier konkret geht, darf der Kriminalhauptkommissar nicht erzählen, aber seine Themen drehen sich immer um die sogenannte SOK, die schwere organisierte Kriminalität im Internet. Das klassische Betrugsszenario war vor wenigen Jahren noch so. Man findet eine Mail in seinem Postfach, vermeintlich von der Bank. Man möge doch mal eben die Kontodaten aktualisieren. Klickt man auf den Link, wird man auf eine Webseite geführt, die der Seite der Bank, die man kennt, weil man ja dauernd da Überweisungen vornimmt, exakt gleicht. Guten Glaubens lockt man sich ein, legitimiert sich mit seiner Tarnnummer, aber eben nicht in der Bank, sondern bei einem Betrüger, der dann umgehend eine große Überweisung auf sein Schwarzkonto einleitet. Und Schwarzkonten befinden sich in der Regel bei Banken im Ausland, sie wechseln ständig, verschleiern ihre Inhaber. Die meisten Banken haben als Reaktion auf diese Betrugswelle inzwischen die zweifache Authentifizierung eingeführt, also eine zusätzliche Passwortabfrage, Englisch Two-Factor Authentication. Vor allem aber gibt es jetzt die ITAN, wo der Kunde nicht mehr eine beliebige PIN aus seiner Liste herauspickt, sondern der Bankcomputer pro Überweisung eine konkrete ITAN-Nummer abfragt. Im Flur von Manskes Büro hängt ein Balkendiagramm, das zeigt, wie nach der Einführung dieser neuen Techniken die Zahl der Straftaten auf diesem Gebiet drastisch abfiel. Two-Factor Authentication und ITAN hatten das Online-Banking tatsächlich wieder sicher gemacht. Aber nur für kurze Zeit. So kurze Zeit, dass es sogar den E-Crime-Experten dabei ganz anders wurde. Das war etwas, was uns 2008 sehr überrascht hat, dass die Gegenseite diese Herausforderung ITAN, also die Tatsache, dass es nicht mehr reicht, den Kunden auf irgendwelche schlecht gemachten, nachgebauten Webseiten zu locken, sondern dass ich heute in die eigentliche Transaktion eingreifen muss und dafür sorgen muss, dass der Geschädigte, der in den meisten Fällen zu dem Zeitpunkt gar nicht weiß, dass er geschädigt worden ist, dass der eine Überweisung durchführt und im festen Glauben, dass er 500 Euro an Peter Müller überwiesen hat, auch später die durch die Bank angefragte ITAN preisgibt, tatsächlich damit aber eine Überweisung in Höhe von 5000 Euro an Igor Popov autorisiert wird. Und es zeigt aber einfach auch, welche Innovationskraft auf Täterseite dahinter steht und wie strategisch die Täter auch denken. Also wir haben Deutschland 2008 schon auch als Proof-of-Concept-Markt gesehen, wo die Täterseite einfach auch unter Beweis gestellt hat, es geht, ja, wir können das angreifen. Es ist teurer geworden, es ist aufwendiger geworden, aber das hat uns wirklich sehr überrascht. Auch Peter Wood, der ethische Hacker, hält diese Technik für eine kriminelle Meisterleistung, wenn sich zwischen Kunden und Bank eine Webseite, ein Mann in der Mitte, ein Man in the Middle, einschleicht und für beide Seiten unsichtbar bleibt. Die Kriminellen haben sich hingesetzt und den ganzen Prozess der Internetbanktransaktion komplett auseinandergenommen und ihn umgekehrt. Dazu mussten sie nicht Unmengen an Code schreiben. It requires a good blend of understanding of social engineering. Viel wichtiger ist der gute Mix zwischen sozialer Kompetenz, Kenntnis der menschlichen Natur und Programmierung. Kreditkartenbetrug findet in aller Regel außerhalb des Internets statt, nämlich zum Beispiel durch Abgreifen der Magnetstreifeninformation am Bankautomaten. Aber gerade fürs Internet hält Peter Ehmke, Geschäftsführer der Kreditkartengesellschaft Mastercard Deutschland, die Zeit für gekommen, feste Passwörter beim Online-Kauf abzuschaffen und in dynamische Passwörter umzuwandeln. Zu den derzeit sichersten Verfahren der Geldtransaktion im World Wide Web gehört der SMS-Schlüssel, aber auch hier werden sich, um im Kriminaler-Wortschatz zu bleiben, Angriffsvektoren finden lassen. Wer sagt denn, dass die SMS wirklich von der Bank kommt und nicht vom Betrügerkartell XY? Cybercrime. Der Betrug bei Bezahlgeschäften ist das eine große Gebiet der Internetkriminalität. Das andere hängt damit zusammen, die Botnetze. Die unverlangt zugesandten Spam-Mails, in denen die vermeintlich seriösen Nachrichten der Bank stecken oder nur ein unauffälliger Link zum Kauf von Kontaktlinsen, werden heute nicht mehr von einzelnen Computern verschickt, die man relativ schnell ausfindig machen könnte, sondern von sogenannten Botnetzen. Bot kommt von Robot, also kleine Roboterprogramme, die sich unbemerkt in Privat- und Firmen-PCs einnisten und ferngesteuert verschiedenste Aufgaben erledigen können. Sie heißen deswegen auch trojanische Pferde oder Trojaner. Man geht heute davon aus, dass jeder zweite Computer weltweit einen Trojaner an Bord hat. Weil er von Ferne frei programmierbar ist, kann er am Sonntag Tastatureingaben des Benutzers mitschneiden, am Montag einige tausend Werbemails versenden und am Montagabend einfach nur zu einer bestimmten Webseite gehen. Wenn einige Tausende solcher Trojaner das innerhalb von einigen Sekunden gleichzeitig tun, bricht diese Webseite aufgrund des Ansturms sofort zusammen. Der Schaden eines solchen Denial-of-Service-Angriffs kann für die betroffenen Firmen, besonders wenn sie vom Internethandel leben, rasch in die Tausende Euro gehen. Letztendlich kennt keiner ein wirksames Gegenmittel gegen diese Denial-of-Service-Angriffe, auch Kai Fuhrberg vom BSI nicht, dem Amt, das den Bund schützen soll. Diese sogenannten Botnetze abzuwehren, ist eine der Hauptaufgaben, um solche Verfügbarkeits-Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren. Und wir haben natürlich Mechanismen geschaffen, um diese Datenlast, die da entstehen kann, zu erden, abzuwehren, in andere Bereiche zu verschieben, sodass die uns da nicht betreffen. Aber diese Abwehrmaßnahmen haben gewisse Grenzen. Und glücklicherweise sind alle Angriffe, die wir bislang beobachtet haben, abgewehrt worden. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Kommunikation der Bundesregierung komplett unterbunden werden kann. Aber wenn es dann tatsächlich passiert ist, muss man abwägen, ob eine Strafverfolgung sinnvoll ist. In den meisten Fällen wäre es natürlich hilfreich, den Täter zu finden. Aber wenn Sie drüber nachdenken, diese Botnetze, das sind 30.000, 40.000 Rechner von meistens unwissenden, unbeteiligten Bürgern, die dann die Bundesregierung da angreifen. Da ist es sehr viel wichtiger, zusammen mit dem BKA die Hintermänner ausfindig zu machen. Das ist schwierig genug. Zu schwierig? Ross Anderson sagt nein, aber wirtschaftlich uninteressant. Anderson berät die Europäische Union in Sicherheitsfragen und hat eine Professur für Informatik an der Universität Cambridge. Er erklärt mir in seinem etwas chaotischen Büro im William Gates Computer Lab das nicht funktionierende Zusammenspiel zwischen Polizeibehörden. Nur die amerikanische Bundespolizei, das FBI, mit dem vorhin auch Mirko Manske vom BKA telefoniert hatte, leiste gute Arbeit, unter anderem mit einer Aktion namens Bot Roast, Botnetze grillen. Aber der Rest der Welt schaue dem großen Amerika hier nur zu. Ross Anderson. Now, the reason for this, I believe, is fundamentally economic. Because if you have got a botnet and you're a bad man in St. Petersburg, angenommen, Sie sind ein böser Mann, der von St. Petersburg aus ein Botnetz steuert und an einem Tag 100 Millionen vermeintliche Werbemails verschickt. Dann muss sich die Metropolitan Police in London, weil sie unsere größte Polizeibehörde ist, hierzulande mit ihnen beschäftigen. Denn von den 100 Millionen Spams landen etwa 1 Million auf Rechnern in Groß-London. Die Beamten bei dieser Dienststelle werden aber sagen, 1 Million, das ist doch gar nichts, und schieben den Ball an die Amerikaner weiter. Ihr habt schließlich nicht 1 Million, sondern 20 Millionen davon abbekommen. Denn die USA machen ungefähr 20% des Internetverkehrs aus. Dafür ist also das FBI zuständig. So you will then say, to hell with it, let the FBI do the heavy lifting. And they do it? The FBI do some of the work. Leider fehlt in unserer Gesellschaft die Einsicht, dass diese Form der Kriminalität wirklich drastisch ist. Ganz einfach, weil das Phänomen global verteilt ist. Wir haben die Sicherheitssituation im Internet analysiert und kamen zu dem Schluss, dass wir eine Strafverfolgungsbehörde auf europäischer Ebene brauchen, die sich, ähnlich der NATO, aber nur auf Europa beschränkt, um Cybercrime in Europa kümmert. Dann könnte man gegen die Botnetze noch effektiver vorgehen, als es das FBI schon tut. Auch wenn die Angriffe böser Software, sogenannter Malware, meist aus dem Ausland kommen, Kriminalhauptkommissar Manske hat in Deutschland genug zu tun. Insbesondere im Bereich Ausspähen von Daten, digitaler Identitätsdiebstahl, Online-Banking, glaube ich, macht das auch Sinn, hier zu sein. Denn meine feste Überzeugung ist es, ich muss die Gesellschaft kennen, die ich angreifen will. Ich kann nicht irgendwo hinter dem Ural sitzen und mir aus dritter Hand Informationen darüber besorgen, worüber Menschen in Deutschland aktuell reden. Das haben wir an den großen Infektionswellen 2006, 2007 gesehen. Als die Spritpreise gestiegen sind, gab es eine gigantische Spamwelle, mit der Trojaner verteilt wurden, wo in der Mail die User aufgefordert wurden, einen Link anzuklicken, um an einer Abstimmung oder an einem offenen Brief an den Bundesfinanzminister teilzunehmen, um gegen die hohen Spritpreise zu protestieren, oder als die Zigarettenpreise angehoben wurden. Wenn Sie den GEZ-Trojaner nehmen, wenn Sie den BKA-Trojaner nehmen. Die Menschen leben hier, sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie diskutieren über das Gleiche im täglichen Leben wie wir alle auch. Und deshalb finden sie auch die Schwachstellen, deshalb wissen sie auch, worauf Menschen in unserer Gesellschaft anspringen werden. Aber der Programmierer kann dann durchaus ja. Igor Popov sein. Ja. Also der Igor Popov ist halt für uns immer dieses Standardbeispiel des Mules, ja, des Geldempfängers, aber ganz klar, für die Programmierung der Malware, da gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, hier in Deutschland zu sein. Vor allem wird die Malware ja auch für einen globalen Markt entwickelt. Also die Schadsoftware, die heute Tag für Tag ausgespuckt wird, die ist ja nicht nur dafür programmiert, dass sie in Deutschland funktioniert, sondern in aller Regel gibt es Grundcontainer an Software, die dann regionalisiert werden. Die Professionalisierung der Verbrecherkreise mit allem, was damit zusammenhängt, ist ein ganz junges Phänomen. Ross Anderson aus Cambridge erinnert die Art, wie sich Kriminelle heute im Internet organisieren, an die nicht-kriminelle Gesellschaft Mitte des 18. Jahrhunderts. Die wurde vor allem dadurch effizienter und produktiver, dass sie sich spezialisiert und vernetzt hat. This has been a really big change. Until about 5 years ago, computer viruses were written by amateurs, often by teenagers. Bis vor 5 Jahren waren die Autoren von Computerviren meist Amateurprogrammierer, oft Teenager, die ihre Freunde oder Freundinnen damit beeindrucken wollten. Aber seit es um richtig viel Geld geht, schreiben richtige Software-Ingenieure diese Programme. Wenn Sie heute ein Malware-Entwickler in St. Petersburg sind, haben Sie auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und eine Abteilung für Tests, die sicherstellt, dass die aktuellen Antivirenprogramme Ihnen nicht dazwischenfunken. Und wenn später das Antivirenprogramm den Virus entdeckt, funkt er das nach Hause. Und Ihre Entwickler schicken ein Update in den PC. Das passiert ganz genauso, wie wenn Microsoft ihr Windows-Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringt, um die Bösen draußen zu halten. Die Bösen schicken ein Update für ihren Virus, um die Guten draußen zu halten. Sehr interessant ist, dass unser Klientel, die in dem sehr computeraffinen Umfeld unterwegs sind, mittlerweile auch den Wert ihres Wissens für andere, nennen wir es mal analoge Phänomenbereiche, erkennen. Wo also Täter, die bei uns in unserem Phänomenbereich der Cybercrime einfach sagen, weißt du was, du schmuggelst Waffen, ja, du brauchst sichere Kommunikation und ich biete dir sichere Kommunikation mit meinem Know-how, mit meinen Servern. Ich bin dein Dienstleister. Ich kümmere mich darum, dass du sicher und anonym kommunizieren kannst. Aber dein LKW fahre ich nicht über die Grenze. Ganz genau, dein LKW fahre ich nicht über die Grenze. Aber vielleicht erkläre ich dir, wie GPS-Tracking-Devices funktionieren und wie man vielleicht auch die GPS-Tracking-Devices von Speditionen oder von Konkurrenzunternehmen ausnutzen kann und exploiten kann. Das Bundeskriminalamt hat eine Fachgruppe, die sich nur damit beschäftigt, Streife im Internet zu gehen, herumzugucken, wo die Trends sind, was über Tauschbörsen gerade getauscht und in Chatforen besprochen wird. Die sozialen Netze wie StudiVZ oder Facebook sind besonders interessant, weil viele zukünftige Infektionsvektoren des Internetbetrugs darüber laufen werden. Ich habe es selber in einer Feldstudie mit meiner Familie mal ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, obwohl das Wissen vorhanden ist, ja, ich soll auf keine Links klicken, wenn jemand, den ich über Facebook kenne, wenn jemand, den ich über die VZs kenne, der mir persönlich bekannt ist, an seinen Wall einen Link postet oder eine Nachricht postet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da drauf zu klicken, unglaublich groß. Das ist doch mein Kegelfreund, das ist doch der aus meiner Doppelkopfrunde, das ist doch mein Handballfreund, den kenne ich doch, ja, den lese ich jeden Tag, lese ich seine Postings mit und wenn der jetzt einen Link zu etwas total Lustigem postet, dann muss ich mir das einfach anschauen und zack, ist der Rechner infiziert. Und so sehen wir einfach auch, dass, wie Sie das vorhin auch so schön gesagt haben, dass sich unsere Welt tagtäglich verändert. Habe ich das gesagt? Ja, das haben Sie. Also ich meine, das hätten Sie vorhin gesagt. Sie sagen das auch dauernd. Ja, vielleicht habe ich es dann oft genug gesagt, sodass Sie es selber schön finden. Ja, also das ist natürlich etwas, was auch die große Faszination unseres Phänomenbereichs ausmacht. Hier ist kein Tag wie der andere. Beim Cloud Computing, wo man seine Mails, Adressen, Kalenderdaten alle im Internet bereithält und Programme aus dem Internet nutzt, statt zu Hause auf dem PC, wird die Datenlage noch vernebelter. Der amerikanische Sicherheitsberater und Buchautor Eugene Schulz, den ich bei einer Sicherheitskonferenz der ISACA in Amsterdam treffe, hält das Benutzen der Wolke für grob fahrlässig. What disappoints me is that otherwise rational people are dreaming about. Was mich enttäuscht ist, dass an sich vernünftige Menschen davon träumen, in die Wolke zu kommen, bloß weil es bequem ist. Aber im Cloud-Denken ist kein Platz für Sicherheit. Als Individuum muss ich vielleicht nicht ganz so paranoid sein wie als Firma. Die Firmen, die damit Geld sparen wollen, machen mir die größten Sorgen. Wissen Sie, wo auf der Welt die tatsächlichen Server und Festplatten liegen? Vermutlich auf mehrere Rechenzentren an verschiedenen Orten verteilt. Wie können gerade die Europäer mit ihren strengen Datenschutzregelungen überhaupt so etwas in Betracht ziehen? Als Deutscher würde ich nachts wach liegen und mir über meine privaten Daten Sorgen machen, die in einer Wolke gespeichert sind. Wo bleibt da der Datenschutz? I would lay awake at night worrying about personal data stored on cloud servers because of Datenschutz and the power of Datenschutz. Das BKA unterhält neben Mirko Manskes Abteilung für Cybercrime und dem Internetstreifendienst ZARD auch den Bereich KIPO, Kinderpornografie. Die Überschneidungen mit den Themen von Cybercrime sind gering, auch wenn die Verbreiter von kinderpornografischem Material natürlich die Verschleierungstechniken der Profis aus der Botnetzwelt gut gebrauchen können und auch nutzen. Einige Experten, mit denen ich sprach, unter anderem Ross Anderson in Cambridge, halten die Kinderpornografie für einen überschaubaren Bereich, winzig im Vergleich etwa zum Kreditkartenbetrug übers Internet. Wo ich immer so an meine Oma denke, die hat früher immer gesagt, da ging es um den großen Lauschangriff. weißt du was, die Polizei, die kann bei mir unterm Bett liegen, ja. Das, was die da hört, da kann die nichts mit anfangen. Und diesen Grundtenor, den haben heute, wenn ich jetzt an die Generation meiner Mutter denke, ganz viele Menschen, ja. Da sagt, meine Mutter sagte neulich so zu mir, ja, und wenn ich dann so einen Trojaner auf meinem Rechner habe, was würden die denn, was wollen die denn mit meinen Bildern, was wollen die denn mit all diesen Daten? Da können die doch gar nichts mit anfangen. Unsere Erfahrung zeigt, wenn die Daten erstmal da sind, dann kommen die Verwertungsmodelle. Und dass so die Generation meiner Eltern einfach sagt, ach, das ist ja toll, dass ich meine ganzen Bilder und meine ganzen Informationen von zu Hause, dass ich die jetzt auch mobil auf meinem iPhone sehen kann und dabei überhaupt nicht überlegt, was steckt eigentlich dahinter. Was ich dauernd hier bimmeln höre, ist ein iPhone, ne? Das ist ein iPhone, ja. Ich bin sicherlich für die als Opfer ein guter Prototyp. Ich bin über verschiedene Dienste mit verschiedenen Menschen überall auf dieser Welt permanent in Kontakt. Wenn ich mit Ihnen befreundet wäre, wüsste ich, wann Sie in Urlaub fahren. Nein, das wüssten Sie nicht. Nein. Also Sie wüssten es zumindest nicht über die Social Networking Portale. Okay. Wenn ich Sie aber auf einer Konferenz treffe, dann wissen Sie natürlich, dass ich mit meinen Kindern in den Sommerferien für eine Woche nach Holland fahre. Zu kurz. Ja, viel zu kurz. Noch eine Frage an Peter Wood, den guten Hacker in London, dem Berater von Behörden und Banken. Wenn Sie vor 200 Jahren gelebt hätten, hätten Sie dann die Goldbarren in Banken gesichert? Would you be in the bank security business? No, I don't think so. I think I'd be a crazy professor with a lab in the back of my house. I always wanted to be a Victorian scientist, but that's only 150 years. Nein, ich wäre wohl eher ein verrückter Professor mit einem Laboratorium hinter meinem Haus gewesen. Ich wollte immer ein viktorianischer Wissenschaftler werden, aber das wäre ja nur 150 Jahre her gewesen. Sie hörten Cybercrime. Nichts ist sicher. Die schwere organisierte Kriminalität richtet sich im Internet ein. Von Maximilian Schönherr. Redaktion Christiane Knoll.